Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground in the Mix. Ladies and Gentlemen, heute haben wir Tiësto bei uns eine Stunde lang in the Mix. Ist ja nicht nur einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs, sondern er ist auch wirklich verantwortlich dafür, dass andere DJs diesen Beruf für sich entdeckt haben. Zum Beispiel Hardwell oder Martin Garrix, die haben gesagt, ja, Tiësto war mein Inspirator. Tiësto ist längst nicht sein einziges Alter Ego. Der gebürtige Niederländer hat laut Wikipedia 23 Pseudonyme. Tatsächlich, ich kenne nicht alle, ich gebe es zu. Aber einen von denen haben wir heute definitiv in the Mix. Allerdag, Pool, unfassbar besonderer Track von ihm, der übrigens in der vergangenen Zeit vor allem im Filmgeschäft als Writer und Producer gearbeitet hat. Damit geht's jetzt los im Clubding. DJing macht er quasi schon sein ganzes Leben lang, war aber nie so sein Fokus. Ist auf jeden Fall mit Pool ein geiler Track geworden. Danach Nando mit Idecore und Around für euch. Hat sich mit der dänischen Popsängerin zusammengetan, Dixon Restructure Mix. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. unser Ding. Club-Ding. Club-Ding. I got no. unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. gehört Emanuel Sati, Marga, Sean DeRon, Tim Engelhardt mit Rise. Ein schönes New School Take auf Tribal Drum Funk. Tollen warmen Sounds und coolen Akkordfolgen. Jetzt habe ich für euch Tom Nolan mit Yellow Bricks. Klingt so ein bisschen nach einem Ibiza-Hitter von einem Newcomer und Producer mit seinem Debüt bei Kaluki Music, wo diese Single veröffentlicht wurde. Danach Dee Ramirez mit Yeah Yeah Extended Mix. Ist ein Remake von Body Rock's Yeah Yeah, auf den sehnlichst gewartet wurde. Let's go und Local Singles habe ich gleich für euch im Club-Ding. unser Ding. Clubding Live Mix. Singles und I Just Wanna. Hier lässt einem der Beat aber auch wirklich gar keine andere Wahl, als abzudancen. Siswell und Desire im Extended Mix habe ich jetzt für euch vom diesjährigen Toolroom Tribe Ibiza Sampler. Dann gibt's Friend Within in den nächsten 6 Minuten für euch mit Peanut Squash im Extended Mix, einer der größten und most respected DJ im House-Genre. Friend Within gibt sein Debüt auf Danny Howards Imprint Nothing Else Matters mit diesem schönen Banger. Und dann haben wir noch Schieber Sean für euch mit Holden. Das Clubding hier. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Clubding, die angesagtesten Sounds aus den Clubs. We'll be right back. Und Hold Me, 30 Edition der 4 to the Floor Solomon Approved Dance Floor Weapons. Der Track geht auf jeden Fall schön gut nach vorne. Jetzt für euch, bevor es dann mit Tiesto in the Mix geht, Huguel, Francis Mercier, Victor Dem, Naja Dijon, definitiv ganz liebe Vocals machen diesen Track wirklich eingängig, verlängern den Sommer noch ein bisschen. Dann habe ich Ugo Banshee mit Dance with Ibiza, der Name ist Programm. Und Andy Perry, tiefer dekultiert, wenn wir es noch hinkriegen, das Berliner Feelgood-Label B&A veröffentlicht. Weitere Compilation, It's 8 o'clock, Part Nummer 4. 22 Uhr. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. 23 Pseudonyme, unter denen er Musik released hat. Unter anderem die Namen A&T, zusammen mit dem deutschen DJ ATB, The Joker, Drumfire und so weiter und so fort. Einer der erfolgreichsten DJs weltweit, Tiesto, gebürtig aus den Niederlanden. Viele von ihm inspiriert worden, wie zum Beispiel Hardwell oder Martin Garrix. Jetzt eine Stunde lang für euch in the Mix. All I know is 10:35 and I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 10:35 and I'm thinking, God, you found me. That you found me. Every day I go places in my head. Darker thoughts are hard to know. They look like monsters and I'm on bed. And every time it's like a rocket through my chest. The TV make you think the whole world's about to end. I know it's 10:35 and I can feel your arms around me. Let them drown me. All I know is 10:35. Memories, one more drink, she said. We know there's no turning back now. We left to make bad memories. One more drink, she said. Bad memories. One more dream, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more dream, she said. I think I'm losing my head now. I think I'm losing my head now. My head now. Losing my head now. My head now. I think I'm losing my head now. My head now. Again and again. I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, he said. And baby, you got me tripping. We're face to face, about to do it again.

London back down to the US. We rockin', it's contagious. Monkey business, outrageous. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we different. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Okay. Low, low. hits me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Yeah, I'm feeling alright. Cause I'm imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Arena. Maybe heaven.